Ich singe jetzt ein Lied für brave, folgsame Kinder und für freche, unfolgsame Kinder. Im Gummibärenhaus und die Käsekuchen laus, ein Huddel-Duddel, du tanzt mit der Schnappel-Bappel-Kuh. Der Sonnenpanther-Bär liebt den Mondschein-Hamster sehr, ein Blätterohrenhund träumt sich die Blätterohrenhund. Blätterohrenhund, Blätterohrenhund, das klingt ja wie Dattelnasen-Igel oder wie Kirschenaugen-Spatzen, ist auch egal. Der Taschenkakadu legt die Taschen aus im Nu, ein Kartenspieler-Käfer spielt nur Karten mit dem Schäfer, der grüne Paustenfisch fischt so gern unter Tisch und die Klappautermaus sieht wie ein Einzelmännchen aus. Hier ist das Gedicht nun aus, die Mama geht zum Zimmer raus. Vor dem Fenster steht ein Baum und an dem Baume hängt ein Traum. Schlaf ein, schlaf ein, schlaf ein. Hüpfen und hampeln, lass sein. Träum lieber von nem Känguru und einem Vogel, Kokidu. Träum in deinen Träumen von vielen Purzelbäumen. So 4, 2, 11, 9, 13 Stück, dann träum mal schön. Jetzt wird sowieso geschlafen. Schlaf ein, schlaf ein, schlaf ein. Lass schnell den Schlaf herein. Es wartet schon das Zebra, ein Schokodin ist auch schon da und träum in deinen Träumen. Von vielen Purzelbäumen, so 4, 2, 11, 9, 13 Stück und träum mal schön. Schlaf ein, schlaf ein, schlaf aus. Morgen kommt ins Haus. Es kitzelt dich der Sonnenstrahl 43, 17 Mal. Dann hörst du auf zu träumen von allen Purzelbäumen. Von 4, 2, 11, 9, 13 Stück. Träumst du oder träumst du nicht? Ich muss gleich wieder aufstehen, weil da brummt was. Ich glaube, eine Fliege. Gute Nacht. Au, ein Zwieback kitzelt mich.